Meditation für die Milz. Suche dir ein bequemes Plätzchen aus und setze dich dort bequem hin oder lege dich dorthin. Sorge dafür, dass es dir warm genug ist, damit du während der Meditation nicht unterkühlst und herausgerissen wirst. Und wenn du bereit bist, dann bitte ich dich, mit mir gemeinsam in deinem Rhythmus dreimal tief ein- und auszuatmen. Und beobachte dabei einfach nur deinen Atem. Und spüre, wie du durch deinen Atem ganz ruhig wirst. Und atme in deinem Rhythmus weiter. Und nimm die Ruhe wahr, die du durch deine Ein- und Ausatmung in dir generierst. Und während du so schön atmest und dich auf die Ruhe und deinen Atemfluss konzentrierst, lade ich dich ein, mit mir mal wieder auf eine Blumenwiese zu kommen. Es ist Sommer und die Sonnenblumen blühen. Komm mit mir auf ein Sonnenblumenfeld. Und lasse dich betören durch das Gelb, dieses wunderschöne Gelb dieser Blüten, dieser majestätischen Blüten. Hast du dir eine Sonnenblume schon mal genauer angeguckt? Ich bitte dich, es jetzt mit mir gemeinsam noch einmal zu tun. Wie wirkt die Sonnenblume auf dich? Welches Gefühl löst sie in dir aus? Geht es dir auch so, dass du sofort eine Art Wärme von ihr ausgehen spürst? So etwas, was dich ankommen lässt? So etwas wie ein warmes, wohliges Zuhause. Und löst die Sonnenblumenblüte nicht auch in dir das Gefühl von Sonne und Genährtsein in dir aus? Wenn die Sonne da ist, funktioniert alles. Die Sonne bringt das Licht, das wir brauchen zum Leben. Nicht nur wir, alles. Alle Lebewesen brauchen das Licht der Sonne. Und egal, ob Wolken davor sind, die Sonne ist immer da. Auch wenn wir sie nicht strahlen sehen, sie ist immer da. Aber nun lass uns wieder zurück zur Sonnenblumenblüte kehren. Und beobachte mal, wie die Mitte dieser Blüte aufgebaut ist. Konzentriere dich nicht auf die einzelnen Blütenblätter, sondern wirklich auf die Mitte. Dort, wo die Sonnenblumenkerne wachsen, die später dafür sorgen, dass wieder neue Sonnenblumen geboren werden. Schau dir diese Mitte genau an. Und schau mal, wie dort eine Spiralenform zu erkennen ist. Die Spirale des Lebens, die dich in ihre Mitte nimmt. Lass dich hineinziehen, mitten rein, ins Leben dieser Blüte. Lass dich mitnehmen ins Innere. Dort, wo neues Leben entsteht. Dort, wo Sonnenblumenkerne die Zukunft sichern. Die Zukunft dieser Pflanzen. Was macht das mit dir? Zu wissen, dass dort in einer Hülle und Fülle neues Leben entsteht, vorbereitet wird. Es ist so sicher wie Kloßbrühe oder so klar wie Kloßbrühe, dass das Leben dieser Blüte zwar zu Ende geht irgendwann, aber dass sie dafür sorgt, dass die Sonnenblumen weiter existieren. Es geht immer weiter. Das Leben ist ein Kreislauf. Und es kommt Neues. Altes geht, Neues kommt und bringt wieder frischen Wind. In diese Welt. Spüre auch die Ruhe, die von dieser Spiralenform ausgeht. Spürst du sie? Konzentriere dich auf diese Spirale mittendrin in der Sonnenblumenblüte. Wenn du magst, kannst du mit deinem Oberkörper, wenn du gerade sitzt, auch kreisende Bewegungen machen, so als würdest du dich mit deinem ganzen Körper in die Mitte dieser Blüte hineindrehen. Wie eine Spirale, mitten rein. Werde Teil dieses Kosmoses. Du bist mittendrin. Schöpfe die Kraft aus dieser Mitte und spüre, wie du getragen wirst. Und spüre gleichzeitig auch die Ruhe, die du hier mittendrin finden kannst. Die Ruhe, die du brauchst zum Regenerieren, aber auch um Neues zu integrieren, Neues wachsen zu lassen, Neues in die Welt zu bringen und dafür zu sorgen, dass du ewig weiterlebst. Du hinterlässt Spuren, auch wenn dein Körper nicht mehr da ist. Sei dir bewusst, dass du etwas hier lässt. Du bist ein wichtiger Teil des großen Ganzen. Du gehörst dazu. Ohne dich würde etwas fehlen. Stelle dir vor, mitten in der Blüte der Sonnenblume würde ein Sonnenblumenkern fehlen. Das gesamte Bild wäre in Disharmonie. Nein, jeder hat seinen Platz und ist wichtig. Auch du. Stelle dir vor, wie dieses Flugzeug, das gerade über uns geflogen ist, deine Visionen, deine Ideen in die Welt hinausträgt. Und damit Spuren am Himmel hinterlässt. Du bist wichtig. Sei dir dessen immer bewusst. Tief in dir drin, in deiner Mitte, weißt du das. Erinnere dich immer wieder daran. Und wenn du es mal vergessen haben solltest, dann stelle dir die Sonnenblume vor und lass dich durch diese Spirale wieder in die Mitte hineintragen. Und nun lade ich dich ein, mit mir gemeinsam wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Ich zähle bis drei und bei drei öffnest du dann die Augen. Atmest tief ein und streckst und regelst dich. Okay, also los geht's. Eins, zwei und drei. Yay! Tief ein- und ausatmen. Und regeln und strecken und dehnen und spüren, dass du da bist. Schön war's mit dir.